In diesem Moment geht irgendwo die Sonne auf, nimmt das Schicksal seinen Lauf, erlischt irgendwo ein Stern, scheint das Glück unendlich fern, wären Zwillinge geboren und Liebeslügen geschworen, wären Hoffnungen zerstört und ein Gebet erhört. Und irgendwo wird's gerade Sommer und anderswo wird's Herbst. Und Menschen glauben fest daran, dass ihre Jugend wiederkehrt. Und als einer von Millionen steh ich hier und schau nach oben. Frag mich, wo du grad bist und ob du mich vermisst. Und als einer von Millionen steh ich hier und schau nach oben. Frag mich, wo du grad bist und ob das da so ist. Als einer von Millionen, der in Erinnerung hängt, fühl ich, dass du gerade hier bist, in diesem Moment.